glaube ja kaum, dass man hier aufnehmen kann oder irgendein Wort hört. Aber ich dachte, ich schicke einen kleinen Gruß aus dem Irish Pub in München. Ja. Rugby WM im Irish Pub. Und wir dürfen nachher hier spielen anschließend. Ja, war ein Spaß. Ja, aber haben schon schlimmere Dinge gemacht als das. Ja, ich habe ein schönes Augustiner auf der Hand. Schön kalt aus der Flasche. Und gut, 2 Stunden bis zum Gig. Also, ich lasse es mir gut gehen. Ich hoffe, ihr lasst es euch auch gut gehen. Bis denn, servus. So, ich habe mich jetzt mal todesmutig nur für euch ins Getümmel gestürzt hier im Irish Pub in München, um rauszufinden, wer da überhaupt spielt. Also, Südafrika gegen Wales in der Rugby WM und mittlerweile ist das Spiel aus und Südafrika hat gewonnen. So, das heißt, die einen trinken jetzt, weil sie traurig sind, die anderen trinken, weil sie fröhlich sind. Das kann nur ein Spaß werden heute hier. Mal schauen, ich glaube, ich melde mich später nochmal. Servus. Das Schöne ist immer, selbst im Irish Pub gibt es immer einen kleinen Bereich, der nur für die Musiker ist. Also das jetzt wirklich Backstage zu nennen, wäre weit übertrieben, aber zumindest stehe ich in Ruhe hinter der Bar und habe im Rücken einen ganzen Kühlschrank voll mit kaltem Augustiner. Ich meine, was willst du mehr an so einem Abend? Hier kehrt zum Glück ein bisschen Ruhe ein. Das nächste Spiel ist noch nicht wirklich im Gange. Und ich weiß auch noch gar nicht, wer als nächstes spielt, aber auch das werde ich versuchen rauszufinden. So, und jetzt kommt mein Schlagzeuger gerade schon mal ums Eck. Mal gucken, ob es dem heute auch gut geht. Also. So, in einer zweiten, fast halsbrecherischen Aktion ist es mir gelungen, rauszufinden, wer hier beim nächsten Spiel spielt. Und zwar Frankreich gegen Neuseeland. Und wir machen dann Musik, wenn die fertig sind mit Spielen. Ja, heißt frei trinken, frei essen und viel, viel weniger Arbeit heute. So schaut es mal aus. Irish Pub goes rugby. I like it. Also, schauen wir mal. So, moin. Ich habe jetzt meinen Bassisten hier, den Mike. Mike, alles gut? Alles gut. Alles gut. Was machen wir heute? Ja, was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Ah, sehr schön. Aber weil ich ja nicht rauchen, du machst das Ding dann aus im Nu. Ah, okay. Okay. Ja, sonst noch was? Ja, im Endeffekt warten wir, dass wir anfangen dürfen zu arbeiten, ne? Ja, wann dürfen wir denn arbeiten? Ja, 23 Uhr geplanter Spielbeginn. Das heißt, anfangen kurz vor 12. Ja, was, weil wir was haben heute? Bei 3, 1, 2, 3. Rugby WM! Ja, aber Viertelfinale, glaube ich nicht. Ja, ist noch nichts Aufregendes eigentlich. Eben, ja. Aber gut. Da weiß man ja noch gar nicht, wer gewinnt zum Schluss. Das ist langweilig. Ja, ja. Aber das Geld ist dasselbe. Wahrscheinlich. Essen darfst du dir noch bestellen. Ja, ist gut. Wir haben heute ganz viel Zeit zum Essen. Dann können wir ja nach dem Essen noch ein Interview machen. Und nach dem Essen können wir noch einen Jägermeister trinken. So viel Zeit haben wir heute. Du schon. Alles klar, so. Mikey Maus trinkt keinen Jägermeister. Nein, ich auch nicht wirklich. Nee. Ich trinke ja keinen Alkohol. Eben. Nur Bier. So. Also, dann melden wir uns später wieder hier, oder? Ja. Und wir gehen zurück an die angeschlossenen Funkhäuser. Yes. Ja, tschüss. Tschüss. Haha, ich lache mich weg. Es ist wirklich so, dass jetzt hier im Irish Pub das Spiel Frankreich gegen Neuseeland komplett gezeigt wird. Ja, und wir müssen hinten drauf nur noch ein bisschen Musik machen. Ja, easy money. Money for nothing, chicks for free. Passt, machen wir so. Alles gut. Ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß heute Abend. Es ist Samstag. Macht was draus. Servus.